vergeht und kommt nie mehr zurück. Nichts bleibt bestehen, nichts bleibt bestehen. Die Sonne sinkt und mancher Traum vom Glück wird bald vergehen, wird bald vergehen. Doch was du nimmst und was du gibst, bestätigt nur, dass du uns liebst. Stern zum Gruß, wer du auch bist, du bist ein